Sei ich zu spät. Jetzt windet's richtig. Ja, das warten wir jetzt mal ab, ob das windet. Ja, man hat's. Weiß nicht, kein Mensch. Hat man gerade schon ein bisschen gehört. Ja, du hast gesagt, wir machen aber volle Umme. Ventilator muss auf Volllast laufen. So hast du es gesagt. Nee, vielleicht so nicht ganz. Du kannst ihn ja noch ein bisschen runterpegeln. Auf wie viel? Ich kann den von 0 bis 100 stufenlos einstellen. Ja, und jetzt kommt er gleich zu meinem Mikro, dann hören wir mal geschwind rein. Hör mal geschwind in die Ventilatorklänge. Jetzt. Dann müsste man um 20% runterstufen. Also auf 80. Ja. Und nicht auf 81 und nicht auf 79. Nee, da war der Confirmation Beeper. Jetzt hat er es gecheckt, ja. Ja, ich glaube, man hört es nicht mehr. Ja, jetzt wart mal ab. Jetzt wart mal ab. Mein Mikro ist freihängender in Richtung Ventilator. Das stimmt. Und dein Mikro ist auch ein anderes Mikro, das macht andere Sachen. Mhm. Mikros sind super komisch. Huch. Jetzt ist Licht ausgegangen. Es ist immer noch leicht zu hören. Siehste? Also die heutige Folge besteht darin, zu 50% den Ventilator einzustellen. Ich sag, 61 ist gut. Nein, ganz sicher nicht. Okay, wir ich lasse mir gleich die App runter. Wir machen Stufe 2, das ist 35. Stufe 2 ist 35. Von 100. Von 100 und Stufe 3 ist 74. Oh. So, da haben wir es 100. Achso, von 1 bis 100, nicht von 0. Ja, trotzdem macht das Sinn. Also ja, wir lassen es so. Wir hoffen, uns wird nicht warm. Wenn nicht, ist eigentlich auch egal. Ihr hört ja nicht, wenn ihr schwitzt, wenn wir schwitzen zum Glück. Ja, wo wir gerade so bei Klimaanlagen und sowas sind, da ist mir eine Frage eingefallen, wo wir auch über deinen Ventilator geredet haben, die ich dir gerne stellen würde. Ja. Weil ich bin da ganz klar bei einer Fraktion. Deswegen frage ich dich, gehörst du eher zu den Leuten, die im Auto die Klimaanlage benutzen oder die ganze Zeit das Fenster aufhaben? Klimaanlage. Okay. Weißt du wieso? Nee. Weil die Klimaanlage nicht nur die Luft kalt macht, sondern auch entfeuchtet, soweit ich das weiß. Und dadurch fühlt sich die Luft zusätzlich auch noch kälter an. Das heißt, es ist einfach nicht nur kühler geil, sondern doppelt, dreifach geil. Und es ist nicht so laut irgendwie. Also, keine Ahnung, sobald man 100 fährt, ist es doch viel zu laut irgendwie. Ja, aber dann macht man das Fenster einen Schnuff hoch. Aber ich bin da eher Team Fenster runter. Ich mag das, wenn ich meine Hand aus dem Fenster strecken kann und den Wind spüre, wie ein Kleinkind. Aber das solltest du doch beim Autofahren die Hände am Lenkrad haben. Ja, eins reicht doch, oder? Eins reicht. Eine Hand reicht. Und zusätzlich noch so die Schulter auch darüber geneigt. Nee, das nicht. Das nicht. Nur so chillig raushängen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Doch, ich. Müsste ich mal probieren, aber ich fahre mittlerweile fast kein Auto mehr, deswegen. Ja. Weiß ich nicht, ob ich da überhaupt noch eine Entscheidung dazu treffen muss. Vielleicht ist das eine Umfrage wert. Ich glaube, das ist eine Umfrage. Das ist nämlich 1 oder 0. Ja. Die einfachste Art von Umfragen. Wenn wir gerade schon bei Umfragen sind, wir haben ja immer gesagt, die Leute sollen das bei Spotify in die Folgen Kommentare reinpacken. Ja, sonst jetzt, hörst du auf. Sonst höre ich auf, genau. Ich habe es groß angekündigt. Vielleicht müssen wir da ein bisschen zurückrudern. Und zwar hat nämlich der liebe Nick, Shoutouts an der Stelle, der hat gesagt, er findet es nicht, hat mir 4 Screenshots geschickt von seinem Spotify, wo er nicht findet, irgendeine Box, dass er das eingeben kann. Dann habe ich gedacht, ja gut, gucke ich mal, wie es bei mir aussieht. Bei mir ist da eine Box und da steht aber drauf, nicht Kommentare, sondern Q&A, also Question and Answer. Jetzt ist das Ding, da steht jetzt Type a Reply und ich habe das dann getestet und habe reingeschrieben Test. Das heißt danach, ich habe gewartet, was passiert, wo kommt es, dann sieht man das in der Folge, wie auch immer, und stellt sich raus, das ist einfach weg dann. Wie, das ist einfach weg? Das ist einfach weg. Ich sage mein Feedback zu der Folge, ja, ich fand es viel cooler, dass das und das so war, und dann drücke ich drauf, dann ist es weg. Wo ist das jetzt? Wo finde ich das jetzt? Okay, dann gebe ich mal jetzt hier live was ein, unter der Folge 111, sitzen wie Kuhäuter, gebe ich jetzt ein, nice, so. Folgentitel. Also ich glaube, wir haben es nicht verstanden, wie es funktioniert. Und dann drehe ich auf Senden. Ja. Und jetzt ist es weg. Weg. So. Aber jetzt kann ich auf Antworten lesen drücken und direkt da drunter und dann sehe ich das. Jetzt schau doch du mal da. Jetzt schaue ich mal da, weil ich habe nämlich mir überlegt gehabt, als Podcaster hat man ja diese zusätzliche Plattform, die heißt Spotify for Podcasters. Und vielleicht ist das die Idee, dass man da interagieren kann, ne? Dass die Zuschauer untereinander beratschlagen können, was sie heute zu Abend essen, sondern dass die Podcaster-Fragen gefragt werden können und dann darauf privat antworten. So habe ich das jetzt. Guck mal, Michel, jetzt dran, wie fandest du diese Folge? Wieso steht nicht dran, dass du was geschrieben hast? Ja, aber das ist aber komisch. Es ist richtig, richtig komisch. Aber warum kann ich das dann sehen? Genau, ich mache jetzt mal kurz die Webseite auf, bevor wir zu lange an dem automatisches Q&A steht schon dran. Also, es gab nämlich ein paar Umfragen. Oh, es gab richtig viele und wir haben sie nicht gelesen. Hey. Also, ich scroll mal ganz nach unten, die älteste Folge, die kommt, bevor ich die Seite wechsle. Ne, wir gehen mal zu der ältesten Antwort, die jemand geschrieben hat. Das ist die Folge 101. So, jetzt bin ich gespannt. 101, wie fandest du diese Folge? Da schreibt der Bubix drunter, sehr abwechslungsreiche Folge vor 4 Monaten. Das war wohl ich. Ja, okay. Also du hast das Feature scheinbar schon ausprobiert und hast ja auch angepriesen, dass wir es machen sollen. Genau. Jetzt haben wir hier Folge 102, Fragezeichen, Mike Lenz vor 3 Monaten, sehr gut. Ach, scheiße. Shoutouts an der Stelle. Schau wieder. Schau wieder der Mike, hi. Ja, es gibt halt so 3 Zuhörer, die kommen halt vor. Ja, okay. Okay, wir haben noch Idolize Yourself 1, 2, 3. Was Liebes. Ich glaube, ich weiß, was der Gag ist an der Stelle. Hast du verstanden? Nee. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich am Ende der Folge sowas ähnliches gesagt wie, ja, schreib was Liebes in die Kommentarfunktion rein. Okay. Und das ist was Liebes. Was haben wir noch? Mike Lenz nochmal. Hier. Zitzen wie Kuhäuter. Ja, Ubix, nicer Folgentitel. So, und jetzt kommt Adiletten, Patrick Swaglik, Test. So, Leute, also, wir haben jetzt rausgefunden, wie das Feature funktioniert. Und eigentlich könnte man das ja cool in den Podcast einbauen. Vielleicht müssen wir uns da was überlegen. Aber schreibt uns doch was Schönes. Wir würden uns ja drüber freuen. Jetzt, wo wir wissen, was Schönes, dass wir das nachlesen müssen, können wir das ja dann auch machen an der Stelle. An der Stelle auch nochmal sorry. Es haben ein paar Leute gemacht. Danke an der Stelle. An der Stelle natürlich. Danke an der Stelle. an unsere 2 Zuhörer, unsere 2 treuen Zuhörer. Wir machen das hier nur für euch. Nur, dass ihr es wisst. Sehr schön. Stark. Ich hätte noch eine Kleinigkeit vom Nick, bevor wir vielleicht voll ins Rein starten. Und zwar hat er auch vergeblich das Tennis-Emoji gesucht, hat mir das geschrieben, aber hat noch nicht die neueste Folge gehört. Das heißt, es wurde parallel erarbeitet von dir und dem Nick, dass der Tennisspieler fehlt. Ja, verrückt. Verrückt. In so einem kleinen Zeitraum, dass es 2 Leuten auffällt. Du hast mir, glaube ich, am Donnerstag oder so erzählt, dass der Nick dir das auch geschrieben hat. Und dann fand ich, ja, okay, war krass. Und jetzt ist mir nochmal eins eingefallen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe eins. Ja, aber jetzt starten wir erstmal lockerlässig in die Folge rein, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen zum Relaxer-Podcast. Carsten Sonnengruso, herzlich willkommen, Bubi. Hallo, hier. A.k.a. Bubix 101. 111. 111. 111. Edit ihn auf PlayStation Network. gleich Kategorie oder will ich erzählen, was am Wochenende abging mit dem neuen Jingle vom Zesche? Ne, leider gibt es keinen Jingle, aber gibt es eine Wochenend-Story? Müsste ich mal kurz reinschauen, aber ich habe eigentlich fast nichts. Ja, dann sag mal, was du hier aufgeschrieben hast. Ja. Ja. Ich bin heute blanko. Du bist halt blanko und hast mich nicht vorgewarnt. Ja, ich dachte, wir machen das jetzt so einfach. Ich hab gedacht vom Intro, du bist so, ja, jetzt habe ich was zu erzählen, ich unterbreche dich dann mit dem Intro und dann habe ich gedacht, tue ich so gewollt überleiten, wie das so ein richtig Fernsehmoderator macht. Ja, okay, ich kann doch was erzählen. Ich kann mir was aus dem Leib schütteln. Ich habe ein Lowlight und Highlight, dass beides heute passiert ist. Ja, ich habe eigentlich auch ein Highlight. Ja, wenn ich so recht überlege, was am Wochenende war. Du hast die nur nicht aufgeschrieben. Ja, pass auf. Am Wochenende war es mal wieder soweit, die alle 2-monatig anstehende Altpapiersammlung, kurz APS. Beim nächsten Mal sagt man nicht mehr, was es ist. Ja, stimmt. So. War wieder. Und dieses Mal war es so, dass der werte Tim leider nicht konnte, aber er hat uns netterweise seinen Schlepper zur Verfügung gestellt, dass wir das Altpapier möglichst effizient sammeln können und schnell. Ja, Tim ist ein kranker Ehrenmann an der Stelle. Ja, dankeschön. Und es war endlich soweit, nach jahrelanger Ausbildung durfte ich jetzt auch mal wieder Schlepper fahren. Ich wurde nämlich einmal ausgebildet, so vor 2 Jahren oder so, vom Jan. So, wie macht man das? Worauf muss man achten? Und dann bin ich gefahren, er saß neben mir, hat so geschaut. Hat mir so Tipps gegeben, was man macht mit einem Schlepper. Und dann hieß es, ja, du wirst relativ oft dann Schlepper fahren, wenn die anderen nicht Zeit haben. Und ich bin nie dazu gekommen. Und ich hatte es immer so Bock. Und jetzt war es soweit und ich durfte Schlepper fahren. Im guten roten Combrick oder Combovic oder wie heißt der? Keine Ahnung. So ist eine vercheckte Schleppermarke, aber ist eigentlich ein cooler Dinger irgendwie. Ja. Und ich habe mich gefühlt wie ein richtiger Bauer. Es war so geil. Also ein guter Bauer. Ein guter Bauer. Ja. Der mit den dicksten Kartoffeln. Ja. Ja, was waren so deine Erlebnisse? Was hast, oder was würdest du an Tipps mitgeben, wenn du schon sagst, du hast Tipps bekommen? Also auf jeden Fall muss man wissen, wie er an- und ausgeht. Das ist schon mal essentiell. Es ist so ein bisschen flugzeugmäßig. Ja, schon. Weil ich. Man muss so die Zündung umlegen, wie bei einem Schlüssel, aber dann nicht weiter drehen, wie bei einem Auto. Sondern dann muss man an so einem Hebel ziehen und dann springt er an. Weiß auch nicht, was da der Sinn dahinter ist. Aber nur wenn der Gang nicht drinnen ist. Egal, ob man Kupplung drückt oder nicht, scheinbar darf kein Gang drin sein. Doch, bei mir war immer ein Gang drin. Aber bei dir ist das so okay. Ja. Also jeder Schlepper ist, was das angeht, dann auch schon wieder anders. Ja, auf jeden Fall. Deswegen lasst euch erklären von dem Schlepperbesitzer, wie das Ganze geht. Und dann habe ich mir erklären lassen von dem Besitzer da, wo ich ihn abgeholt habe, wie man den ausmacht, ja, da muss man den Hebel ziehen, okay? Ich in der ersten Situation, wo ich ihn ausmachen musste, ziehe den Hebel, dreht er nur hoch. Und ich war, keine Ahnung, ich habe es nicht gecheckt und ich habe gedacht, ich mache eigentlich alles richtig. Aber, wie sich herausgestellt habe, nach einem Telefonat mit dem werten Chris, muss man den Hebel noch weiter rausziehen, bis über den Punkt, wo er nicht hochdreht. Da ist anscheinend so ein Choke drin. Okay. Wie bei so einem Rasenmäher oder so. Das heißt, er wird erst schneller. Und dann geht er aus. Und dann geht er erst aus. Ich finde, das ist das Schlimmste beim Schlepperfahren, weil man das Gefühl hat, beim Auto dreht man den Zündschlüssel rum und sich einfach aus, von einer auf die andere Sekunde. Aber beim Schlepper ist das immer so was Quälendes. Ja. So wie du meinst. Und wenn du gleich richtig ziehst, ist es nicht ganz so lang, aber du hast das Gefühl, du tötest gerade diese Maschine. Ab. Ja. Ja, du wirkst schon ab. Ich glaube, wahrscheinlich macht man auch genau das. Ja. Aber es ist vercheckt irgendwie. Ja. Ja, und was sind wichtige Tipps? Man muss halt wissen, wie fucking lang man ist. Ja. Ja, das ist essentiell. Und meistens ist dann halt dein Anhänger breiter als du selbst. Heißt, du musst ziemlich viel nach hinten schauen. Nach hinten schauen ist immer gut. Ja, ich schaue sogar fast, glaube ich, mehr nach hinten wie nach vorne. Ja. Ja, kann man fast so sagen. Und dann Gasbremse halt. Blinker ausmachen, aber auch egal. Ich habe so oft meinen Blinker angelassen, das war unglaublich, weil der geht ja nicht automatisch aus bei einem Schlepper. Ich glaube, für Rollerfahrer ist das kein Problem. Die müssen sich einfach wieder daran erinnern, dass es sowas gab. Aber wenn du das davor nie gemacht hast, weil der immer wieder zurückschnallt nach der Kurve, ja. Dann denkst du nicht dran und der Dinger ist so laut, du hörst da nichts klicken von dem Blinker. Ja. Und wenn die Sonne drauf ballert, siehst du auch das Lämpchen ganz schlecht, ob das leuchtet. Das heißt, du blinkst einfach mal gechillt so ja, für einen Kilometer. Ich hatte nicht mal ein Lämpchen, das blinkt beim Blinker, weißt du? Das hätte mir ja geholfen. Cool. Ja. Was auch gut to know ist, dass man in einem beliebigen Gang anfahren kann. Erster, zweiter macht relativ wenig Unterschied, außer man ist am Hang. Ja. Kann man einfach so machen. Man kann auch der dritte probieren, ist ein bisschen Stier. Ich fahre immer mit dem dritten und am Anfang mit dem vierten. Aber ich glaube, die Übersetzung ist bei dem Ding auch wieder anders. Ja, das ist ganz komisch. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man wenden ist ein ganz großes Ding. Man muss halt auf so einer Wendeplatte ganz außen anfahren und dann schauen, dass dein Hinterrad nicht mit der Achse von deinem Hänger kollidiert. Ja. Weil sonst hebelst du den Hänger aus und das wäre nix. Das wäre nix. Ja, wenn du so einen großen Spaß daran hast, könnte ich dir vorschlagen, dass ich das nächste Mal dir zeige, wie man Heutenspach macht, weil Heutenspach ist ein verwinkeltes Scheißloch, wo einfach kompliziert ist. Es ist dann eigentlich ganz cool, weil man so richtig steilen Berg hochfährt und dann merkt man, was für eine Power der Schlepper hat. Es gibt einen Berg, der ist so steil und ich will den nicht im allerkleinsten Berg anfahren. Und wenn du dann, musst du ja schnell von der Kupplung runter und Gas geben und dann, wenn du das so im falschen Verhältnis machst oder Zeit versetzt, dann hebt es ihn einfach an. Mhm. Und das ist auch was, da habe ich am ersten Mal richtig brutal Angst bekommen, weil du da merkst, wie viel Horsepower es der Fendt hat. Ja, aber ich zeige dir das einmal und dann kannst du das drauf mal das einfach auch machen. Und ich chill dann am Platz und höre Musik. Nice. Ich mache dann DJ am Platz. Nice. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Mit der Mischpult, bitte. Das wäre völlig übertrieben. Ja, wenn, dann richtig, oder? Und bis dahin ist ja halber Winter schon wieder. Da braucht man das nicht mehr. Ja, ich habe mir das dann so angewöhnt beim Anfahren am leichten Berg oder am Berg. Natürlich erster Gang, weil ich Anfänger bin. Und ich habe dann mit der Handbremse angefahren. Ah, okay. War mir zu blöd, da so schnell den Schleifpunkt zu finden. Ich habe einfach gedacht, ja, okay, ich nehme die Handbremse, lege sie leicht an und lasse dann die Kupplung kommen, bis ich merke, drücke sie runter und dann gebe ich Vollgas. War gut. Ich glaube auch sogar beim Schlepper ist es leicht gelöst. Da ist die Bremse einfach die gleiche und die wird nur festgestellt durch den Hebel. Zumindest glaube ich, ist es bei dem, mit dem ich rumfahre, so. Ja, kann gut sein. Richtig nicer Schlepper-Talk, gefällt mir. Habt ihr zu Hause auch einen Schlepper? Dann schreibt uns unter die Spotify-Kommentare. Ja, eins muss ich noch sagen. Irgendwann habe ich mich dann confident gefühlt, um ein bisschen zu ballern und bin dann vielleicht ein bisschen zu schnell gefahren mit so Kindern hinten drauf. Was packst du? Sind da nicht immer so Speedtraps? Ja. Ein Heunsbach rein ist eine. Ja, ich bin an keiner Speedtrap vorbeigefahren, glaube ich. Also außer in Ortsmitte, aber da war ich noch nicht so. Ich glaube, der fährt 25. Meiner? Nee, der, mit dem ich fahre. Der fährt auf dem höchsten Gang 25 bei Vollgas. Nee, also so schnell wie ein E-Bike. Meiner fährt im dritten Gang Vollgas 25. Da war ich bei der Speedtrap. Aber ich glaube, er könnte schneller im vierten. Aber ich habe da nie hingeschaltet, weil ich nie auch in die Situation kam. Ja, irgendwann brauchen wir, glaube ich, auch einen anderen Führerschein für so große Dinger. Ja, alle, die über 45 fahren, glaube ich. Und ist halt schon auch verrückt. Das ist ja dann eine gewaltige Maschine. Und eine brutale Masse, die du kontrollieren musst. Das ist schon heftig. Ja. Große Verantwortung, so ein Ding. Ja, und vor allem bergab fahren ist so ein Ding. Deswegen ist es auch was ein bisschen problematisch bei der Altpapiersammlung. Das wird ja irgendwann mal weitergegeben an andere, die das dann machen können. Und wir haben das ja auch einfach beigebracht bekommen. Aber wenn jetzt bei uns in der Gruppe niemand drin gewesen wäre, der das so... weiß nicht, einmal schnell lernt und dann auch übernimmt und es auch ständig macht und sowas, dann weiß nicht, kannst du halt irgendwann nicht mehr APS machen. Und ich glaube, wenn du es einmal nicht machst, dann ist vorbei einfach. Dann werfen die Leute ihr Papier einfach in die blaue Tonne, weil es ist viel chilliger. Den kannst du rausstellen, wann du willst, dann wird es abgeholt. Aber eigentlich ist genau das Gleiche. Ja, schon. Naja. Eins muss ich noch sagen, noch eins. Bei dem Schlepper, den ich hatte, weiß nicht, wie es bei deinem ist, muss ich Zwischengas geben, wenn ich einen Gangwechsel mache, weil das Getriebe nicht synchronisiert ist. Okay, das checke ich nicht, was das heißt. Die Zahnräder, die beim Gangwechsel stehen, nicht im richtigen Punkt. Heißt, du musst so lange Gas geben, bis das Antriebszahnrad in das nächste vom Gang reinpasst. Das musst du halt probieren, indem du den Gang reinkriegst. Okay, das ist so, wie wenn manchmal der Schlepper steht und du machst ihn aus und dann willst du ihn starten und dann verschiebt sich auch so ein ganz kleines bisschen was und dann kannst du die Gänge nicht reindrücken beim allerersten Mal. Ja, kann gut sein. Weil da musst du dann auch kurz irgendwas ein bisschen rumrollen. Ja, genau. Ja, vercheckt. Ist ganz einfach. Simple Mechanik. Ja, wäre glaube ich auch mal interessant, wenn ich das ausprobiere. Ja, ist auf jeden Fall lustig. Dann tausch mal einfach die Schleppis. Ja, du willst schalten und dann geht's nicht. Aber das Geile ist, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du das Gaspedal drücken oder du hast unterm Lenkrad so einen Hebel, wo du auch Zwischengas geben kannst. Okay. Das ist natürlich super. Ja, ich habe mir dann beides mal ausprobiert. Ich glaube, ich bin dann am Ende beim Hebel gewesen. Der Hebel wie bei, wo hat man so einen Hebel? Ich habe gerade gedacht, es gibt irgendeine Maschine, wo man was hebelt und dann kann man was rausnehmen. Das ist wie so ein Kaugummiautomat, aber so ein Flippertisch. Habe ich gerade gedacht, es gibt's die Maschine, aber fällt mir jetzt spontan doch nicht ein. Das war der große Schlepper-Talk. Ja. Ich finde, du bist ein bisschen wie so ein Streber, wo sagt, oh, ich glaube, ich habe eine schlechte Note geschrieben und dann kriegen alle ihren Test zurück und du hast halt eine Eins. So. Mhm. Also, die haben mir nichts aufgeschrieben und dann kommen die kranken Schlepper-Talks. Ich würde gerne von meinem Lowlight, Highlight erzählen. Es ist beides heute passiert, aber es hat nichts miteinander zu tun. Und zwar zuerst mein Lowlight, oder willst du andersrum? Nee, passt. Zuerst das Lowlight, und zwar habe ich heute auf der Arbeit mir einen Kaffee geholt, dann stehen wir kurz zusammen und babbeln. Dann bin ich wieder zurück zur Arbeit, dann habe ich einen leer getrunken und irgendwann einen zweiten geholt. Und als ich den leer getrunken habe, hatte ich auf einmal beim letzten Schluck was Komisches im Mund drin. Ei, es war bestimmt so Pulverzeugs, oder? Nee, es war viel ekliger. Es war echt eklig. Mich hat es echt geschüttelt danach. Ah, du weißt, was es ist. Ja, ich habe es ja ausgespuckt und zwar einfach eine Fliege. Ah, ich wollte gerade einen Grashüpfer sagen. Ah, super, Patrick. Der hätte ich gekotzt, Alter. Ich soll einen Grashüpfer da rein. Die Frage ist nur, wie ist die da reingekommen? Ja, die ist halt reingeflogen. Aber zu welchem Zeitpunkt? Ja, während der Kaffee stand, oder? Oder da, du bist doch zurück an den Platz, weiß oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, ich war kurz unachtsam und war, glaube ich, auf dem Klo oder habe Hände gewaschen oder sowas. Und da ist ja kein großer Spalt irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Also im Kaffeeautomat kann es nett sein, weil die kommen ja in so Tüten an und werden dann stapelweise in den Kaffeeautomat gestellt, die Becher. Oder hast du eine Tasse? Ich habe eine Tasse. Ah, okay, ja dann. Aber es ist erst in der Tasse und dann müsste es ja bei den Bohnen drin sein, aber die werden ja gemahlen und zwar eine Fliege am Stück. Ja, das kann nicht sein. Wie die ist da reingeflogen. Ja, aber in dem kleinen Zeitpunkt, also vielleicht war es ja dann auch lucky, wenn man es so sieht, dass so ein Zustand zustande kommt. Aber mich hat es so geekelt, ich muss direkt danach irgendwie Wasser trinken oder so, weil ich das Gefühl habe, noch so ein kleines Beinchen oder so ist in meinem Mund drin. Das war super, super eklig. Die fühlt sich bestimmt richtig hart an, oder? Wie ist das? Nee, das hat sich... Erst habe ich gedacht, es ist so ein ganz kleines Plastik-Bonbon-Papier oder sowas. Ja, okay. So habe ich gedacht. Und dann, zum Glück habe ich da kein einziges Mal drauf gebissen. Ey, das ist so fucking eklig gewesen. Wäre komisch, wenn du deinen Kaffee kaufst. Ja, weil ich halt gedacht habe, da ist ja irgendwas. Wie wenn es sind so Reste, so Kaffeepulverreste, und dann beißt man drauf, dass die auseinandergehen. Ja. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ja, ein Glück. Vielleicht hätte ich dann gar nicht mehr erkannt, was es ist, und dann hätte ich halt gedacht, dann schlucke ich es voll runter. Ich glaube, ich hätte es runtergeschluckt. Ich glaube, mir wäre es egal gewesen. Gut, in dem Fall wäre es jetzt wahrscheinlich wirklich egal gewesen. Ja. Aber dann wunderst dich der ganze Tag, was das war in deinem Kaffee. Nee, ich wundere mich über sowas gar nicht. Ich glaube, ich müsste da den ganzen Tag drüber nachdenken. Okay. Nee, ich denke mir so, okay. Naja, egal. Kommen wir zu meinem Highlight, was das viel bessere ist. Und zwar hat mir Bibi heute Mittag geschrieben, ich soll zum Heimfahren oder auf der Heimfahrt schnell noch einen Salat mitbringen fürs Abendessen. Und dann haben wir gesagt, ja, ich hole den dann da irgendwo in Backnang in der Stadt und sowas. Aber dann war ich schon vorbei, weil ich so im Tunnel war. Wenn ich mit meinem E-Bike heimfahre, bin ich gerade immer voll im Tunnel irgendwie. Und dann habe ich es erst beim Heininger Kreisel ungefähr gemerkt habe, dachte, da gehe ich halt zum Netto. Hat ja auch ganz okayes Gemüse und so und ich glaube sogar relativ gut im Vergleich zu anderen. Aber was ich dann ja das Problem hatte, wir nehmen ja jetzt Podcast auf, deswegen hatte ich nicht viel Zeit. Deswegen kam es mir gerade recht, dass du ja am Ausgang nicht zu den Kassen musst, sondern diese, ja, du musst schon zu einer Kasse, aber du gehst zu einer Einmannkasse, wo du selber deine Sachen drüber ballern kannst. Und wenn du genau eine Sache kaufen willst, also einen Salat, ziehst es drüber, Kartenzahlung, wirfst die Belege weg und gehst. Und dann bist du halt innerhalb von 5 Minuten nett mal, bist wieder aus dem Laden raus. Nett mal, du brauchst 2 höchstwahrscheinlich. Du brauchst 2 und keine Ahnung, würdest du zu einem Kaufland reingehen, wärst du da direkt eine halbe Stunde gefangen zwischen Kassen und Leuten, die in der Gegend rumstehen und so. Und weil du auch bei einem riesen Angebot brutal viel Auswahl hast. Also ist kompliziert, finde ich. Und deswegen habe ich gedacht, man kriegt zwar nicht sein Franziskanerbier, wenn es im Angebot ist beim Netto, aber die Sofortkassen sind schon ein krankes Highlight an dem Ding. Okay, ich fand das jetzt waren beides Highlight-Stories. Aber ich habe auch ein Negativbeispiel, so selbst Bezahlerkassen, willst du das hören? Unbedingt. Okay, und zwar gehe ich ja jetzt dieses Wochenende auf ein Festival und habe mich da nochmal eingedeckt in Utensilien, die ich mitnehmen will. Ja. Und zwar beim TUM im Baumarkt in Backnang. Und ich wollte unbedingt einen Gaskocher kaufen, weil ich wollte nicht abhängig sein von anderen Leuten, die auch einen Gaskocher besitzen. Und dann wollte ich meinen eigenen haben. Brauche ich eh öfters mal, denke ich. Und du hast bei der letzten Folge gesagt, dass die absolut geil sind. Da habe ich mir schon gedacht, ja, braucht man sowas vielleicht zufällig auf einem Festival. Ja. Also wenn du 2 brauchst, kannst du einen ausleihen. Nee, ich habe genau denselben, also von der Bauweise. Okay. Ja. Und dann war ich da, habe mir den gekauft, habe noch Grillkohle gekauft, weil wir das auch mitnehmen. Und noch so ein Topfset für einen Gaskocher, weil ich das auch nicht hatte. Und es ist immer clever. Das ist auf jeden Fall clever. Ja. Und dann bin ich zur Selbstbezahlerkasse, habe die Kohlen drüber gezogen, habe die Gasflaschen drüber gezogen. Und dann kam der Gaskocher, das war auch gar kein Problem. Und dann kam das Topfset, ne? Okay. So, ich scanne den scheiß Dinger. Dann kommt so ein Pop-up auf dem Bindit-Bildschirm mit diesen Gegenstand muss ein Mitarbeiter prüfen. Also gut, da vorne schlappt so ein Dude rum, der immer überprüft, ob die Leute auch alles abkassieren, was sie haben. Yeah. Dann rufe ich den her, der schaut sich das an, probiert es ein, zwei Mal, es geht nicht. Er sagt, er kommt gleich wieder, macht ein Bild von dem von dem Schwarz-Weiß-Streifen, von dem, yeah. Mir fällt gerade vom Bildschirm. Vom Barcode. Ach, vom Barcode. Vom Barcode. Und geht dann weg zu irgendeiner, zur richtigen Kasse und da kann er irgendwie eingeben, die Seriennummer oder sonstigen Quatsch. Oder die scannt den Barcode vom Handy, geht das nicht? Ja, aber der Barcode funktioniert nicht. Der hat nicht funktioniert. Das, aber vielleicht funktioniert er an der Kasse. Ja, aber das bringt ja auch nichts. Ja, ich doch, dann kannst du es an der Kasse zahlen. Ja, aber ich will doch jetzt nicht zu zwei Kassen laufen. Auf jeden Fall hat er eine Artikelnummer gesucht. Mhm. Oder wollte eine Artikelnummer. So ein, zwei Minuten kommt er zurück, gibt die Artikelnummer ein von seinem Handy, die er sich aufgeschrieben hat, er tippt die ein, schon wieder ein Fehler. Ein anderer Fehler. Ja, er tippt es nochmal ein, falls er einen Tippfehler hat. Ging schon wieder nicht. Wie oft hat er es eingegeben? 10 Mal? Locker 4, 5 Mal. Okay, hat auch an sich selber gezweifelt. Ja, hat er okay, auch. Dann geht er nochmal weg und ich habe mir das gemerkt, was er aufgeschrieben hat. Okay. Ja, und dann kam er nochmal, so nochmal 2, 3 Minuten später und hat nur eine 0 vergessen. Und dann habe ich gedacht, so Kollege, ey. Bin ich das Arschloch? Ja. Bin ich das Arschloch in dem Fall? Einfach eine 0 vergessen aufzuschreiben oder einzutippen? Vergessen aufzuschreiben. Okay. Und dann ging's. Und dann ging's, ganz normal. Da war ich enttäuscht von der Selbstbedienerkasse. Was ist viel witzigere Coming-out von der Geschichte gewesen wäre, wenn das Top-Set gar nicht im Sortiment von denen ist, sondern einfach in dem Ladenschild. Ja, habe ich gehofft, dann hätte ich gerade es mitnehmen können. Das wäre richtig gut gewesen. Habe ich die ganze Zeit gehofft. Aber es war aber witzigerweise das Letzte, was da war. Das heißt, es hätte theoretisch sein können. Aber wie kommt es dann dahin? Ja, vielleicht, weiß nicht, vielleicht hat das einer so heimlich ausgetauscht. Oh, ich würde es gerne machen. Ich würde gerne was kaufen in einem anderen Laden und da reinhängen und dann gucken, was die... Und dann das kaufen wollen. Ja. Ja, was ist jetzt los hier? Am besten sowas richtig Offensichtliches. So Netto-Eigenmarke bei Rewe kaufen. Aber warten, wie lange sie brauchen, um das zu checken. Ich kenne einen Kassierer von Kaufland. Den könnte ich fragen, ob der weiß, was passiert, wenn er ein Produkt aus einem anderen Laden... Weil ich denke... Die Barcodes ist einfach irgendeine Nummer, die dann rauskommt und die haben halt eine Liste oder ein System, eine Datenbank. Da sind die Sachen drin und wenn es es nicht gibt, muss ja ein Fehler kommen, weil er weiß, dass es ein Barcode ist, aber er sagt, ich finde es im System nicht. Oder es kommt ein gleichwertiger Gegenstand raus, weil die Nummern sind ja mehrmals vergeben. Das heißt, du müsstest wissen, was eine Banane ist, dann gehe ich in den Mediamarkt rein, kaufst eine Play. Nee, warte mal, wie war der Plan gerade? Ja, du kaufst. Nee, du bräuchtest den Code. Du brauchst was Billigeres. Du musst, ach, scheiße, ich muss gerade besser. Du musst in den Mediamarkt gehen, musst den Code von einem Fernseher oder von einem kleinen Gerät, von einem Perle-Kopfhörer. Du musst scannen, da kannst du eigentlich mit so Apps, kriegst du ja die Nummer raus. Ja. Und dann musst du im Kaufland suchen, die exakte Nummer. Ja, musst alles scannen. Entschuldigung, was machen Sie hier in unserem Laden? Ja, ich scanne ein paar Barcodes. Ich schreibe da so eine Arbeit drüber. Um Gottes Willen. Es gibt so eine verrückte Bewegung, die hat Angst vor Barcodes. Kennst du die Videos, die TikToks? Nee, das ist fake. Und dann gibt es so ein Brett. Die Leute, die denken, dass Barcodes wie Antennen wirken und auf deine Aura negativ ausstrahlen. Oder auf deine Aura. So ja, die sind also geradlinig, das ist ein Problem, glaube ich. Ja, und genau das macht so Wellen, gibt so Wellen ab Antennen. Und die spüren die Wellen. Und die spüren die Wellen, die haben das auch, wie heißt denn das Gegenstand, wo du so zwei so Drähte in der Hand hast? Und eine Winschelrute. Eine Winschelrute. Dann hat er einen Versuch gemacht mit seiner Frau. Er läuft auf seine Frau zu und er spürt die Aura 2 Meter vor ihr. Da gehen dann die Winschelruten die zusammen. Die Aura von was? Von seiner Frau. So hat er es erklärt. Und beim Barcode gibt es auch einen Ausschlag. Ja, und jetzt pass auf, jetzt hat sie einen Brokkoli in die Hand genommen oder sowas, wo ein Barcode drauf ist und dann hat die Winschelrute schon bei 4 Meter ausgeschlagen. Das ist kürzer, ich habe mir die Distanz davor nicht gemerkt. Nee, das ist länger. Das ist länger, die blockiert das. Die Aura strahlt mehr aus. irgendwelche. Aber dann müsstest du es doch früher merken. Ja, hat er doch. Okay, das habe ich doch gerade gefragt. Ja, er hat es früher gemerkt. 4 Meter weiter weg, anstatt 2 Meter ohne Barcode. So. Okay. Und was ist die Lösung? Aber hat er den Barcode unterscheiden können von seiner Frau? Oder sind es immer die gleichen Signale? Sie hat es ja in der Hand. Ja, okay, das weiß ich nicht. Okay, und was wolltest du sagen? Ja, was ist jetzt die Lösung? Wie verhindert man das, dass Barcodes negativ auf dein Leben auswirken? Einmal alle durchstreichen. Nee. Abreißen. Fast. Nee, nicht fast. Hey, ich check's nicht. Du kaufst dir so ein Brett, das ist wie so ein Schneidebrett, wo außen noch so ein Rand drumherum hat, dass du nichts rumrollen kann. Okay. Für 1600 Euro. Ja. Da ist so ein komisches Muster drauf, wie auf so einem Fliesentisch. Okay. Und dann legst du das deine Ware für 4 Stunden da drauf und dann... Im Einkaufsladen dann? Nee, zu Hause dann. Aber, also man kann das überstehen, diese schwer tragende Aura, während dem Einkauf, aber zu Hause... muss man es auf das Brett legen. Auf jeden Fall. Und da passt der ganze Einkauf drauf. Nee, das da ist so groß ein wie ein zweites. Schneidebrett. Da passt vielleicht so ein Brokkoli drauf und noch ein paar Bananen und wenn es hochkommt, noch ein Salat. Wieso arbeiten wir eigentlich noch? Weiß auch nicht. Das ist perfekt, das Businessmodell. Das ist so clever. Ich fand es so genial. Was kostet so ein Schneidebrett? 1600 Euro. 1600 Euro. Ich verlinke euch das Video, wenn ich dazu komme, Leute. Das also müsst ihr gesehen haben. Das ist unglaublich witzig. Als erfolgreicher Unternehmer muss man entweder auf Esoterik setzen und Leuten was verkaufen, was sie nicht brauchen, oder man macht eine Sekte auf. Ja. Funktioniert beides annähernd gleich. Aus den gleichen Gründen. Ja, ich will es den Leuten nicht vernehmen, wenn die das brauchen in ihrem Leben, sollen sie sich's kaufen, aber ja, ich glaube, nee, ich sag da nichts mehr dazu. Es gibt für alles einen Markt, ey. Die sind so clever, die Leute, die das erfunden haben, das Brett. Das Brettle. Ja. Brettchen, ne? Wenn die uns sponsern würden, wäre ich aber wieder am Start. Ja, klar. Ich würde dann auch jedes Mal meinen Einkauf auf das Ding legen. Kein Problem, Leute. Das ist super mega Brettchen. Das benutze ich jedes Mal. Das hat einen vercheckten Namen, aber mir fällt der gerade nicht ein. Ja, vielleicht ist das Problem, dass es niemand kennt, weil es einen scheiß Namen hat. Unglaublich lustig. Könnte sein. Ich habe einen TikTok der Woche. Geil. Ich habe es dir schon gezeigt beim letzten Mal. Oh, es gibt eine Kategorie, mach mal den Jingle. Ja, das ist nicht so einfach, Mann. Ich bin halt unvorbereitet. Ich such's dir raus. Ja, ich hab's doch schon. Wir haben jetzt mal seit langem mal wieder eine Chaos-Folge. Das gefällt mir gut. Aber also ich hätte jetzt vielleicht sogar vorgeschlagen, wir schneiden das raus. Was, unser Gelaber? Nee, dieser Ruckler, dass wir nicht gleich das TikTok gefunden haben, weil dann ist es so ein bisschen smoother. Aber eigentlich ist mir auch scheißegal. Muss eine Chaos-Folge sein. Muss eine Chaos, okay. Das herzlich willkommen bei Folge. Vielleicht liegt auf der Folge ein Fluch, weil wir nicht unsere Folge, das MacBook, auf so ein Brettle draufgelegt haben, wer weiß. Ja, da ist ein Barcode drauf. Ja, und zwar mein tolles TikTok. Ich werde es ganz kurz anspielen. Und ich nutze ein neues Feature von TikTok, dass man TikTok stumm starten kann. Perfekt für Podcasts. Werbung kommt zwar dann trotzdem und noch die Warnung und die Warnung. Aber ich habe es dieses Mal nicht geherzt, sondern markiert, dass ich es schneller finde. Und hier kommt es für euch, Leute. Jetzt auch das Video dazu kennen, das ist unglaublich. Also, ihr habt das jetzt schon gehört, es ist super wholesome, der kleine Junge, der alles gibt. Kleiner Spoiler, er spielt eigentlich so den Film in Kurzfassung nach, in seinem kleinen Planschbecken und ist dabei sowas von dabei. Also, ihr merkt ja schon, man hört es ja schon raus, die Emotionen in seiner Stimme, die liegen tief. Ja, es ist das perfekte Video für mich. Ich habe eigentlich gehofft, da käme noch was mit dem U-Boot, mit der U-Boot-Thematik, dass er dann noch in der anderen Hand so ein U-Boot hat und dann das daneben ballert. Das wäre dann die perfekte Pointe gewesen. Geil wäre irgendwie auch gewesen, wenn er das Schiff so auseinanderbrechen hätte können. Ja. Weil das ist eine von den besten Szenen bei Titanic. Ich habe das Video indirekt geschickt bekommen, aber habe es selber dann auch irgendwie auf der For You-Page gehabt, weil ich habe mir mit Bibi zusammen Titanic angeguckt. Aus spontaner Idee einfach gesagt, jetzt gucken wir mal einen alten Film an, die sind auch gut. Und da gibt es eine Szene, wo die alte Dame, die Rose, als alte Frau in der Gegenwart eingeladen wird auf das Schiff und ein Typ, das ist so ein bisschen so ein Redneck-Typ und der erklärt mit einfachen Worten und auch ein bisschen mit Kraftausdrücken erklärt er, wie das genau vonstatten gefunden hat, dass das Schiff untergegangen ist, ist eine gute Szene einfach. Ja, kann ich empfehlen, große Empfehlung. Nicht nur das TikTok-Video, das schicke ich dir, dass du es verlinken kannst, dass du es in die Story packen kannst, sondern auch guckt euch Titanic an, Leute, ist ein guter Film. Der hat 11 Oscars bekommen und hat dafür, glaube ich, nur so 2 bis 3 Lieder gebraucht für den ganzen Soundtrack und benutzt mal 3 Lieder für einen ganzen Film. Kriegt das mal hin. Star Wars. Nee, Star Wars hat richtig viele. Ja, aber immer so abgewandelt. Immer das Gleiche. Ja, vielleicht noch, wie heißt es? The Good, The Bad and The Evil. Spielen wir das Lied von Tod? Il mucho el saggio, el coco. Hat irgend so einen italienischen Titel im Original. Und da ist, glaube ich, auch, da gibt es 3 Charaktere, 3 Hauptstränge. Und immer wenn der eine kommt, kommt dem sein Lied. Das eine Lied ist halt nur irgendwie gepfiffen und das andere ist halt spiel mir den Lied vom Todlied und man kennt sie alle. Ja. Ja, ein guter Film, guckt da mal wieder rein. Ich glaube, auf keiner Streaming-Plattform euer Pech, aber vielleicht habt ihr noch eine alte VHS-Kassette. Ich glaube, deswegen hat es mich auch begeistert, weil das letzte Mal, als ich einen Film gesehen habe, war, glaube ich, auf einer Videokassette, auf einem kleinen Scheißfernseher. Geil. Und jetzt halt in 4K auf einem immerhin 55-Zoll-Fernseher, aber auch schon outdated. War geil. Manchmal ist es geiler, einfach, wenn man es nochmal anguckt. Ja, ich glaube, ich soll es auch mal wieder anschauen. Ist echt schon wieder lang her. Ja. Ja. Du hast meine U-Boot-Thematik völlig umgangen. Wir haben noch gar nicht über das U-Boot geschwätzt. Wir sind richtig late to the party. Es lohnt sich da noch drüber zu reden. Ja, ich will nur sagen, dass der Zesche da viel zu tief drin war. Der hat mir echt in jeder Pause, die wir gemacht haben, immer wenn er auf TikTok ist oder so, irgendein Meme gezeigt von irgendeinem U-Boot-Meme. Ja. Ja. Und irgendwann ist der Gag halt auserzählt, dass halt ein U-Boot... Mach mal einen U-Boot-Gag, einen guten. Oh Gott. Ich hab gedacht, jetzt kommt der. Ja, da muss man... Das ist halt so ein U-Boot-Stein. Ja. Der taucht wieder auf. Ja, ja da... Ja, im Unternehmen bei uns ist es so, dass man sich Werkzeug so ausleiht. Mhm. Oder, hey, hast du mal hier einen 10er Gabelschlüssel? Ja, klar, kein Problem. Ja, nee, den mit Rätsche. Ja, okay. Nee, den schon, den mit Rätsche. Dann gibst du den Kollege den. Und dann sagst du aber hinterher, ja, der ist aus U-Boot-Stahl. Und der andere sagt, hä? Ja, der taucht wieder auf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, aus gegebenen Anlass könnte man den Gag doch erweitern und sagen, der taucht wieder auf. Oder auch nett. Oder auch nett. Oder nett. Ja. Das ist ein guter Gag. Wie ist denn das so eine ganz kleine Waveform? Oh. Ist das falsch? Aber wir haben Rechtsausschläge. Wir müssen einfach weitermachen. Okay, ja, okay. Jetzt kannst du wieder. Das ist eine große Chaos-Folge. Das gefällt mir gut. Ja, mir auch. Vielleicht ist der Name Chaos-Folge, wenn wir viel Glück haben. Ja, hoffentlich. Ja, ich finde, wir haben, also am Anfang gingen ja viele Videos gerade auf TikTok rum mit, die hatten nur einen 30€ Logitech Controller, Gamepad da drin, um das Teil zu steuern. Aber scheinbar ist das Ding das Nonplusultra, wenn man Sachen steuern will. Ja, ist doch kein Problem. Und die hatten ja nicht nur einen, sondern mehrere. Ja, aber dann wurde sich gleich darüber lustig gemacht. Ja, und die sind kacke und niemand hat Ahnung. Und die Ingenieure, die es gebaut haben, hätten auch gleich einen Sarg bauen können. Und alles ein bisschen überspitzt, so von Leuten, die keine Ahnung von nichts haben. Weil ein interessanter Fakt ist, dass wenn du da unten bei 4000 Meter Tiefe... Vielleicht war das der Grund, wieso wir die Titanic angeguckt haben. Fällt mir gerade auf. Ja, wahrscheinlich. Könnte sein. Stimmt, ich habe den Gag gemacht mit, wieso haben die 250.000 € gezahlt, um Titanic zu sehen. Den kann man doch auch für, keine Ahnung, wow, im Internet Euro bei Amazon streamen. Das ist ein guter Gag, oder? Ja, okay, ist ein richtiger Dad-Joke. Du wirst schon in dem Alter. Ja. Okay, aber jetzt habe ich den Faden verloren zu dem, was ich davor sagen wollte. Ja, du warst bei 4000 Meter Tiefe. Und genau, wenn man da eine Flasche aufmacht wo Luft drin ist, dann geht nicht die Luft raus, sondern das Wasser in die Flasche rein und komprimiert die Luft da drin noch mehr. Verstehst du? Ja. Das ist doch verrückt. Wie sieht das aus? Ja, verrückt sieht das aus. Gibt es da Videos dazu, ja, oder? Das kann man bestimmt simulieren, oder? Ja, bestimmt. Ja. Und wie ist das pro 10 Meter Druck ein Bar? Pro 10 Meter Druck? So 10 Meter, 10 Meter Tiefe, Wasser. Ja. 10 Meter Tiefe, ein Bar Druck, irgendwie das, sowas. Ja, anscheinend waren es ja 400 Bar, deswegen können die 4000 Meter ganz doch gut hinkommen. Das passt doch. Hier 400 Bar Druck, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, geht. Geht. Naja. Ja, was gibt's noch für News? Hat der Zesche was erzählt? Machen die jetzt noch was da? Müssen die jetzt die Teile, die da herumliegen, müssen die bergen oder lassen die da rumliegen? Ja, die haben sie ja nicht mal gefunden. Wie sollen sie sie bergen? Ich dachte, die Amis wussten das, wo die sind, die Dinger. Nee, wussten sie nicht. Die hatten ja so Klopfgeräusche gehört von so Helikoptern und so Suchschiffen oder so. Das war aber Quatsch. Das war irgendwas anderes. Das war Quatsch, okay. Mhm. Du hörst doch niemanden klopfen, wenn der 4000 Meter tief ist. Ich hatte gedacht, die hatten Sensoren im Wasser, im Meer drin und konnten dann über, weil die nicht alle auf einer Linie sind, sondern so versetzt, konnten die quasi das zurückrechnen, wo das ist. So habe ich das erklärt bekommen, dass es funktioniert hat. Ja, aber die hatten ja auch das Problem, dass sie das gar nicht hätten bergen können. Okay. Ja, wie willst du denn da runterkommen? Ja, mit einem zweiten, ne? Ja, und dann? Und dann ganz langes Seil runterlassen? Ja, das war nämlich mein erster Tipp. Weil, warum hängst du das Kack-U-Boot nicht einfach an ein Stahlseil? Ja. Und wenn irgendwas schief geht, ziehst du einfach wieder raus. Ja, und unten dran einfach so eine Kamera, dass du da ein bisschen rum navigieren kannst. Ja, weil es wird ja kein Problem sein, so ein langes Seil auf ein Schiff zu montieren. Wo soll denn das Problem sein? Ja, es gibt doch so verrückte Tiefseeangler, die so Fische aus dem Wasser ziehen, die dann ganz deformiert aussehen, weil ja ein anderer Druck herrscht. Ja, genau. Aber die angeln da zum Teil Fische raus, die haben, glaube ich, noch gar keinen Namen, die haben keine Spezies, kein Nix. Die kennen man einfach, die sind neu, du darfst der quasi einen Namen geben. Aber die sehen halt hässlich aus, weil sie oberhalb vom Druckding sind. Die musst du mit so einer Kuppel rausholen, dann ist das aus. Nee, das funktioniert das überhaupt nicht. Das geht auch nicht, nee. Ist verrückt. Ja, es ist, glaube ich, auch verrückt, das so sich zu überlegen, dass die da drinnen. Da wird ja zu irgendeinem Zeitpunkt wird ja dieses, die Karosserie, wie heißt es bei einem U-Boot? Die Hülle. Mir liegt es auf der Zunge. Der Rumpf vom U-Boot, dass der irgendwann an einer Stelle nachgibt und sobald es bei der Tiefe halt passiert, wird es einfach wie so eine kleine Blechdose zusammengedrückt. Also das platzt nicht auseinander, weil es kaputt geht, sondern es wird so ineinander. Es implodiert. Ja. Das ist fucking faszinierend und ich würde es gerne mal richtig sehen. Also sie hätten das eigentlich alles filmen sollen, dann wäre es ein bisschen besser. Vielleicht haben die das gefilmt. Die haben das gefilmt, aber... Aber nicht von draußen. Ja, halt weder von draußen, von drinnen ganz sicher, aber der ist ja alles zerstört. Vielleicht gibt es in 5 Jahren eine Netflix-Doku, dann gucke ich mir das an. Ja, geil. Wenn man schon bei so... bei so Ereignissen sind, wo die ganze Welt sich unterhält. Mir wurde vor kurzem ein Video geschickt, ein YouTube-Video von einem, der heißt Jules. Kennst du den? Schon mal gehört. Ich habe den auch schon mal gehört. Der Name hat was gesagt, aber ich habe kein Video gekannt. Und da hat er mir das Video geschickt, wie sie versucht haben oder wie viele Leute es auch unternommen haben, mit dem 9-Euro-Ticket auf Sylt zu fahren. Und dann erklärt er halt so ganz genau, was die Überlegungen vom Start waren und was alles passiert ist. Und das ist halt brutal unterhaltsam. Das Problem ist nur ein bisschen, dass die so brutal überspitzt immer dargestellt sind und alles ist so zusammen animiert, komplett aufwendig. Also keine Ahnung, wie viele Stunden der da braucht, um so ein Video zu machen. Aber ich habe jetzt eins angeguckt. Also das mit dem 9-Euro-Ticket war witzig und unterhaltsam und auch interessant, aber ein bisschen nervig anzugucken. Aber jetzt habe ich eins gesehen, wo diese Evergreen, das Schiff, in dem Suezkanal feststeckt. Und ich habe das zwar mitbekommen, dass das so ist und dass sich alle drüber lustig machen, aber ich habe mich zu 0% informiert. Und jetzt im Nachhinein ein Video zu sehen, wie das ganz genau passiert ist, ist brutal witzig. Ach, das gab's auf Video? Ja, er hat alle Informationen zusammengesammelt und genau erklärt, was da passiert ist. Ach so. Und das Witzige ist, dass der Typ, der das festgefahren hat, das war, glaube ich, Ire, der hat das Ganze 3-mal geschafft. Oder nicht, beim ersten Mal wäre es, glaube ich, fast passiert. Und beim zweiten Mal, als es passiert ist, ist es anscheinend aus dem Grund passiert, weil es zu windig war irgendwie. Das ist ja komplett Wüste drumherum und ein so ein langer Kanal. Und er hat dann gedacht, weil er wenig Geld verdient oder wahrscheinlich aus dem Grund, weil er wenig Geld verdient, wir fahren da durch. Es ist zwar kompliziert, aber wir machen es einfach in der dreifachen Geschwindigkeit. Und dann ist halt passiert, was passiert ist. Und das Ding hat er festgesteckt. Und dann halt so in dem Video zu erfahren, dass pro Minute, wo das Schiff da feststeckt, und es stand da, glaube ich, einen ganzen Monat drin fest, ja, bei jeder Minute gehen einfach auf dem Weltwirtschaftsmarkt 6 Millionen Dollar kaputt. Oder vielleicht waren es Euro, keine Ahnung, ändert eh nicht viel. Einfach 6 Millionen pro Minute. Aber 6, ja, okay. Pro Minute. Und anscheinend sind ja dann alle außen rum gefahren, weil du musst ja dann um Afrika rumfahren. Ja. Und da waren dann die ganzen Piraten. Und lauter so vercheckte Geschichten. Und der gleiche Typ hat es, glaube ich, im Jahr später einfach nochmal gemacht. Und haben sie, glaube ich, eine Woche oder so gebraucht, um ihn rauszubaggern. Die haben den beim ersten Mal versucht, mit einem einzigen Bagger rauszubaggern. Ja, das war das beste Meme aller Zeiten. Kennst du das, mit dem, wo von unten gefilmt wurde, der kleine, oder fotografiert wurde, der kleine Bagger, der gar nicht so klein ist, und dieses Riesenschiff dahinter, das habe ich so gefeiert, wie das U-Boot der Zeche gefeiert hat. Ich habe, glaube ich, auch noch nie so ein riesengroßes Schiff gesehen wie das Schiff. Ja, ich glaube, eins sogar. Ich glaube, das größte, ja. Und die erste Idee, um das rauszubekommen, war einfach die ganze Fracht mit einem Helikopter runter zu stapeln. Weil dann ist es leichter und dann kann man es zur Seite ziehen. Ja, hätte ich eh gemacht. Das wäre auch mein erster Schritt gewesen. Aber anscheinend hatten sie nicht genug Helikopter dafür. Und dann hätte es ewig gedauert, weil das sind einfach 1 Milliarde Container drauf oder sowas. Also, ja, die haben es halt freigebaggert. Hat ja funktioniert, aber war ein bisschen umständlich. In GTA gibt es doch auch den Helikopter, der so Container aufsammeln kann. Das geht auch innerhalb von 2 Minuten. Das kommt sogar im Video vor, so ein GTA-Ausschnitt. Also sagt, leider waren alle Helikopter irgendwie nicht verfügbar. Kommt so ein Video von GTA. Also hat sehr viele Spiele, Memes da reingepackt in das Video. Also ja. Es ist natürlich besser, wie irgendwelche Stumpfsachen anzugucken. Aber ja, ich glaube, ich bin da jetzt drin im Algorithmus. Ich glaube, ich bekomme noch das eine oder andere. Und das war jetzt zum Beispiel 2 Jahre her. Ich habe gedacht, das ist nicht so lange her, aber ich glaube, es war im März 2021. Ja, manche Sachen gehen dann einem vorbei und das dann nochmal so aufbereitet zu sehen, ist ganz nice eigentlich. Ja. Ich bin jetzt im Schwertfisch-Business. Was ist das Schwertfisch-Business? Oder in der Schwertfisch-Bubble. Was ist das? Ich kriege die ganze Zeit so Schwertfischfänger auf TikTok. Die nehmen so einen riesen Haken an ihrer Angel. Der ist wirklich so groß wie so eine Hand. Ja. Wenn man mit der Hand so einen Haken formen würde, so groß ist der. Mhm. Und hängen daran ein Hühnchen, ein ganzes Hühnchen, halt gepielt, entfedert, sagt man dafür. Ja. Wir spießen das Hühnchen da auf und dann kommt da so ein riesen Netzschwertfisch, Thunfisch, so. Aber auch Schwertfische, habe ich auch schon gesehen. Schwertfische und Thunfische. Und Thunfische sind auch so fucking riesig. Ja, ey. Thunfische sind echt riesig. Alter, das ist so geil. Und die sehen richtig schön aus, finde ich, mit ihren teilweise gelben Riffelungen unten oder oben an der Flosse, zwischen hinterste Flosse und Rückenflosse. Okay. Sieht richtig schön aus. Ein schönes Tier, aber nicht lecker. Okay. Ja. Nicht lecker. Nee. Ich liebe ja Fisch, aber Thunfisch. Aber wird dir das vorgeschlagen, weil du da ursprünglich mal wirklich selber was gesucht oder angeklickt hast? Oder? Nö, das hat da sich kommst, das so ergeben. Da kommst du halt einfach rein, wenn du einmal zu lang so ein Angelvideo anschaust. Okay, aber ein Angelvideo hast du von selber angeguckt? Ja, natürlich. Natürlich. Das ist interessant, so Leute, die große Fische fangen. Ich war ja früher auch großer D-Max-Fan oder jetzt schaue ich es nicht mehr, aber. Ich würde es immer noch schauen, wenn ich Fernseher schauen würde. Wie hieß die eine Serie, wo du gesagt hast, Goldrausch im Westen? Ja, Goldrausch in Alaska. Goldrausch in Alaska. Das ist die beste Serie ever. Direkt nach die Monsterjäger. Okay. Und dann gibt es noch so eine Angelserie, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber da gibt es so einen Dude, der ist so um die 60 und hat sich seinen Lebenstraum erfüllt, eine Serie zu machen, wie er denn die größten Fische der Welt angelt. Und in einer Folge geht es darum, oder in jeder Folge geht es darum, dass er sich so einen Fisch vornimmt und dann so die Einheimischen fragt, hey, wo finde ich den? Wie fütter ich den am besten an und wie angle ich den am besten? Mit welchen Ködern und bla bla bla. Mhm. Und irgendwann hat er es dann und dann kämpft er so mit dem Fisch so 3 Stunden. Das wird halt vorgespult der und so. Der kämpft mit dem Fisch 3 Stunden. Der versucht 3 Stunden den Fisch an Land zu ziehen, weil das ist halt ein 200 Kilo Fisch. So verrückt. Ja. Das ist echt krank und das ist echt, fand ich damals wirklich interessant. Und die Serie wurde eingestellt, weil er jeden Riesenfisch gefangen hat, den es gibt. Geil. Ja. Ja, hätte er es mal wieder zurückgeworfen, hätte er es ein zweites Mal fangen können. Ja, hat er ja. Der tut ja immer wieder rein. Aber das filmt man nicht einfach nochmal. wie er den ersten Fisch fängt. Einfach von vorne, aber Staffel 2 direkt das Gleiche nochmal. Okay, ich probiere es jetzt nochmal. Vielleicht irgendwann ich einen größeren. Irgendwann gibt er Dennis so Namen, weil er immer die gleichen Fische rausholt. Ja, ich glaube, das hätte man nicht absetzen müssen. Vielleicht heißt die Serie Big Fish, Small Man. Nee. Okay. Finde ich einen guten Namen. Ja, du hast vorher schon ein bisschen angeteased. Ich will dir noch eine letzte Frage stellen, weil wir sind schon wieder so knapp beim Ende, beim neuen Ende. Früher wären wir schon drüber gewesen, jetzt sind wir knapp okay, beim neuen Ende. Da müssen wir raus hier. Wir müssen schnell raus hier, aber nicht bevor du uns für das kommende Wochenende, und zwar du hast schon angeteased, das Festival-Wochenende geht los, du gehst aufs Happiness. Du hast schon gesagt, du warst einkaufen. Was sind deine Must-Haves für ein Festival? Für alle Leute, die vielleicht jetzt auch dahin gehen oder auf ein ähnliches Festival und nicht wissen, was sie mitnehmen müssen, weil es vielleicht das erste Festival ist. Okay, wie viele Gegenstände? Kannst du selber raussuchen. Ich hätte jetzt spontan 5 gesagt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, das war auch meine Idee. Dann also, von hinten her. Also Top 5, also die 5. Platz zuerst. Okay, das wird interessant. da ist auf jeden Fall 5-Minuten-Terrin, weil Platz 5 ist klar. 5-Minuten-Terrin. Im Becher oder zum Beutel? In einem Becher, weil es ist super einfach, die zu essen. Du machst dir einfach nur Wasser auf deinem neuen Gaskocher warm. In deinem neuen Topf, den du für 5 Minuten lang angestanden hast an der Selbstbedienerkasse. Ja. Yeah. So, machst dir einfach das Wasser warm, kippst es da rein, wartest 5 Minuten und löffelst dein leckeres Nudelgericht mit Trockenfleisch. Ja, und der Topf ist sauber. Und der Topf ist sauber. Du musst nur deinen Löffel spülen oder deine Gabel oder was du bevorzugst. Und du könntest direkt einfach, jeder nimmt sich so eine Dose, jeder macht die auf, du machst einen großen Kessel mit Wasser warm und jeder ballert sich einfach kurz so eine Terrine runter. Ja. Ja, sehr gut. Finde ich ein guter Platz 5. Platz 5. Platz 4 ist eine Kopfbedeckung. Okay. Ich habe jetzt die Auswahl an meinem neu erworbenen Red Bull Bucket Hut. Okay. Anglerhut, das immer wieder. Mit den 3 Unterschriften. Jawohl. Ja. Und meinem von einem halben Jahr erhaltenen Bucket Hut aus Gambia. Ja. Den mir meine Schwester mitgebracht hat. Den habe ich auf jeden Fall auch schon eingepackt. Und ich fand ihn nicht so geil am Anfang, aber jetzt, ich habe ihn jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen und jetzt finde ich ihn brutal. der ist so braun mit so Pflanzenmustern wie so ein Anglerhut, aber so ein ekliges Braun. So ein, okay, chillig. Ja, ja, ist geil. Sieht gut aus. Ich hatte ihn vorhin mal auf. Sieht besser aus als der Red Bull Hut. Okay. Hat einen besseren Schnitt. Passt okay, besser zu meinem okay. Riesenmägel. Ja, und was hältst du von der Cap? Ja, bin ich nicht der Typ für. Ich habe so abstehende Ohren. Bist kein Cap-Träger. Ja. Ja, okay, ich könnte dir noch als 4. Option ein Sombrero empfehlen. Weil der Sombrero gibt viel Schatten. Mhm. Falls jemand dabei ist, der kein Bucket hat oder keine Cap hat, kann der sich unter dein Sombrero mit runterstellen. Ja. Ja. So ein Sombrero mit so einem Dosenhalter, wo so ein Trinkhalm dran ist. Okay. Top 4 war auch gut. Bucket. Okay, jetzt kommt Top 3. Das ist so langsam in die Potten. Top 3 ist natürlich mein neues Zelt. Ich will es unbedingt ausprobieren. Ich habe schon davon erzählt. Man faltet es einmal aus, dann faltet man es nochmal aus und dann zieht man es einfach in der Mitte hoch. Das Ding ist in 1,5 Minuten aufgebaut und schlafbereit. Okay. Dann muss man nur noch du hast geübt, du hast geprobt. Einmal. Und wie lange hast du gebraucht? 1,5 Minuten. Okay, perfekt. Also ein gutes Zelt, würde ich sagen, an der Stelle. Ich hätte Zelt sogar, ich glaube, man braucht ja irgendwas immer, aber achtet drauf, dass es ein gutes ist, kein Scheißdeck. Und keins mit so scheiß Stangen, Gefriemel, ihr seid eh schon viel zu besoffen, um das aufzubauen, das funktioniert nicht, Leute. Und wenn euch das einmal kaputt geht, dann war's das. Kauft euch ein fucking Wurfzelt oder kauft euch das, aber nichts mit Stangen, Leute. Okay, sehr gut. Ja, das ist nix. Dann wird's jetzt aber richtig spannend. Ja, jetzt wird's hart. Jetzt muss ich kurz grübeln. Platz 2. Ich weiß, was Platz 1 ist. Ich brauche nur Platz 2. Okay. Ich bin kompletter Festival-Noob. Ich war bis jetzt immer nur auf was, wo man vielleicht mit großen Anführungszeichen Festival sagen kann. Ich bin zwar am Wochenende auch wieder auf was Ähnlichem, aber es ist im Endeffekt einfach eine lange Party und Übernachtung irgendwo auf einer Wiese. Das eine war schon wirklich ein First-Festival, aber es war ein bisschen arg speziell. Ich war aber nie länger als eine Übernachtung auf sowas. Deswegen habe ich keine Ahnung. Hast du einen Platz 2 für uns? Ja, ich habe einen Platz 2. Das ist eher so ein Gruppengegenstand. Okay, aber einer braucht es halt. Ja, ich sag jetzt 2 Gruppengegenstände oder 3, die Gruppengegenstände. Die sind wichtig für die Leute da draußen. Und zwar ist das einmal einen kleinen handlichen Ball fürs Flangeballspielen, ganz klar. Dann Jeder braucht seinen Campingstuhl, ganz wichtig. Okay. Und einen Tisch. Ein, zwei Tische sind immer gut. Das heißt, die müssen da sein. Ja, die müssen da sein, unter dem Pavillon natürlich. Also vier Sachen, das also ist Platz zwei, weil dann ist es wieder gerade und dann geht es wieder auf. So passt. Ja. Also einer muss sich drum kümmern, vielleicht bringt einer alles mit, weil wenn man es verteilt, ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass es jemand vergisst und dann fehlt halt eine wichtige Sache. Wenn es aber einer macht, dann ist entweder alles vergessen oder an alles gedacht. Ja. Ich glaube, das Bessere ist eine Option tatsächlich. Okay, wow. Ja, und Platz 1 ist ganz klar, du brauchst eine Menge Dosenbier, Leute. Ihr braucht einfach Dosenbier. Ist alles andere verboten, davon nur Dosenbier? Wie ist das mit Glas? Ja, alles Glas ist nicht erlaubt. Okay. Deswegen habe ich auch meinen Gin und meinen Pfeffi umgefüllt in Sprudelflaschen. In so Granini-Flaschen, nee. Weil da kein Pfand drauf ist. In Glas-Sprudelflaschen oder in, ja. In Kunststoff-Sprudelflaschen? Genau. Hast du es auch beschriftet oder kann jemand denken, oh geil, ein Sprudel? Ja, ich hoffe, dass es jemand mal denkt. Ich stelle es einfach mal willkürlich auf den Tisch. Also der Pfeffi wird wohl klar sein, der okay. Ist grün. Aber dann darfst du den Pfeffi nicht auf den Tisch stellen, sondern nur was Klares. Weil sonst weiß jemand, okay, wenn da ein Pfeffi drin ist, ist dann da überhaupt Sprudel drin. Ja. Also muss schon mitdenken beim Geschäft. Ja, ich stehe so morgens auf und stelle den Gin auf den Tisch und am besten ist das noch so ein bisschen kalt und dann... Wenn alle morgens so verkatert aus dem Zelt rauskommen, hier nimm mal ein Stück Wasser. Und die Flasche darf ganz voll sein und du musst in deinem Glas aber schon Sprudel drin haben. Ja, ich habe doch kein Glas dabei. Ja, in deinem Becher, keine Ahnung. Ich trinke Bier. Okay, alles klar. Ja, das wäre der perfekte Gag, glaube ich. Ja, ich probiere es. Ja. Ey, ich würde vielleicht noch eine Sache anhängen an meine Top 1 für Festivals. Was ich glaube, was sinnvoll ist, Leute, nehmt euch ein paar Powerades mit, Leute. Ich habe zwei gekauft. Du hast zwei dabei. Perfekt, du bist ausgestattet. Und alle, ja. Die das jetzt noch vergessen haben, packt es ein. Ich habe für mein jetziges, ich bin auf sowas wie so ein Mini-Mini-Mini-Festival, da bin ich auch unterwegs. Ich glaube, ich werde viel trinken und habe deswegen auch eine Powerade eingepackt. Und ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man die direkt schon abends ballert, bevor man sich hinlegt. Ich glaube, das bringt viel. Glaubst du? Ja. Ich würde es gerne probieren, wie du gesagt hast. Du hast ja zwei. Ich mache einmal so und einmal so. Ja, okay. Ja, okay. Wenn ich dran denke, ja. Weil ich habe es jetzt schon einmal ausprobiert und habe es direkt abends gemacht und habe gemerkt, okay, ja, ich glaube, mein Körper fühlt sich jetzt schon besser an. Und beim anderen wachst du ja morgens auf, dann fehlen dir die Elektrolyte und bis die dann wieder nachgeführt werden, ist ja scheiße. Deswegen, ich will ja, bevor ich zerknittert aufwache, lieber geil aufwachen. Ja, okay. Und da ist ja kein Koffein und nichts drin. Also ich glaube, das ist der Lifehack. Der Festival-Lifehack von jemandem, der nie auf dem Festival war. Viel Spaß damit. Geil. Okay, ich werde es ausprobieren. Geil. Nice. Sehr schön. Ja, gut. Ja, gut. Ich bin am Arsch. Ja, okay. Ich muss jetzt, kurz noch muss jetzt hier noch sagen, dass das hier jetzt erstmal die letzte Folge war. Weil Bad News noch am Ende. Ja. Kein Happy End. Nee, kein Happy End, Leute. Steig ich aus, weil es keine Spotify-Kommentare gab? Oder was bei dir der Grund? Ich steige aus, weil ich erstmal auf Montage gehe. Oh, ja. Die groß angekündigte und 10-mal verschobene. China-Montage. China-Montage. Ja, es ist soweit. Am Dienstag, wenn ihr die Folge gehört habt, der nächste Dienstag fliege ich. Oh. Mal schauen, wie es wird. Da riecht was vor. Ja. Er ist hoffentlich viel zu erzählen, aber wahrscheinlich meistens so. Ja. Wie lange wirst du weg sein? Wie lange können die Leute ungefähr rechnen mit 20% Aufschlag? Nee, ich habe keinen Aufschlag. Ich habe einen fixen Termin, weil es geht gar nicht anders. Okay. Ich bin am 8. August wieder da. Das heißt, am 9. August nehmen wir auf. Hoffentlich. Nein. Ist ja stressig. Nett. Deswegen habe ich 20% Aufschlag gesagt. Ja, wir schauen mal, was wird. Was wird. Okay. Okay. Also ihr könnt so grob damit schätzen, vielleicht aber auch später. Ja, und ich habe dafür einen Gag vorbereitet. Okay. Und zwar, jetzt können ja alle diese Hörer wieder up-to-date sein. Ich weiß aus vertraulichen Quellen, dass die diese Hörer die diese Jokes feiern. Ja. Sie sind dir nicht böse darüber, was ganz nice ist. Ich habe auch am Samstag mit einem dieser Hörer geschwätzt. Okay. Ja, sehr schön. Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr hört uns erstmal eine Weile nicht. Vielleicht könnte man es als Sommerpause bezeichnen. Hört einfach die alten Folgen an. Lasst uns ein bisschen Feedback da, egal auf welcher Bibo was. Alles, über was wir heute geredet haben, kommt nochmal kurz zusammengefasst in der Insta-Story. Danke, Bubi, an der Stelle. Und wir sind für diese Woche raus. Ciao, ciao. Niho.